zum 22. Todestag des großen Genossen Kim Il-sung erwiesen in allen Landesteilen der Republik die Funktionäre, die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die Werktätigen aller Kreise und Schichten, die Jugendlichen, Studenten und Schüler vor den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung. Vor den Bronzestatuen beider Staatsführer auf dem Hügel Mansude lag ein Blumenkorb im Namen von dem verehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und dem Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee. Im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, der Truppen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern sowie der Institutionen, Betriebe, Fabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Schulen aller Ebene und weiteren in der Stadt Pyongyang wurden die Blumenkörbe, Sträuße und einzelne Blumen niedergelegt. Im Namen der Zweistelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas in Pyongyang wurde ein Blumenkorb niedergelegt. Auch an anderen Orten der Hauptstadt und in allen Landesteilen wurden an den Bronzestatuen und Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Namen der Truppen der Volksarmee, der Institutionen, Betriebe und weiteren die Blumenkörbe, Sträuße und einzelne Blumen niedergelegt.